Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Fliegernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi. Hallo. Hallo, Tobi. Kommst du gut durch die warme Jahreszeit? Oder? Och ja, bis jetzt noch. Gegen indische Temperaturen helfen nur indische Klamotten. Indische Klamotten, ja, du hast die schick angezogen. Ja. Ja, wir haben aber auch mächtig und gewaltig neue Musik an Bord. Und bevor es losgeht, möchte ich was loswerden, was mich in dieser Woche ziemlich bewegt hat. Unsere Fußballmannschaft. Ja, die natürlich auch. Aber am Montag, da war es, wie soll ich sagen, es war etwas sehr Persönliches. Also ich komme gerade mittags mit einer Freundin vom Einkaufen, da stürzt in Höhe der Kreuzung Harkortstraße, Graf-Adolf-Straße, eine junge Fahrradfahrerin, weil sie wohl mit dem Vorderrad in den Gleisen in Höhe der Weiche hängen geblieben war. Tja, ja, Gleise und Fahrräder, immer wieder ein Thema. Ja, leider ja. Aber so ganz wollte ich darauf nicht raus, sondern über das, was danach passierte. Sofort nach dem Sturz, Tobi, der Gott sei Dank nicht schlimmer ablief, weil der Fahrer des Lieferwagens dahinter langsam fuhr und bremsen konnte. Sofort danach leisteten zwei junge Mädels erste Hilfe, kümmerte sich ein Passant um Eis, weil sich die Fahrerin wohl am Knöchel verletzt hatte. Ein anderer besorgte auf Zuruf Wasser und ich habe zwischendurch die 112 angerufen, weil ich dachte, die junge Frau hat unter anderem einen Schock erlitten und innerhalb von nur 5 Minuten war auch schon das Erste-Hilfe-Team da. Oh, Deutschland ist also doch kein Volk von Gaffern. Absolut nicht, absolut nicht. Und gerade in der Innenstadt habe ich schon des Öfteren erlebt, wie spontan und gut geholfen wird. Und zwar von allen Beteiligten. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Der Düsseldorfer ist eben an sich vorbildlich. Ja, und an und für sich, ja. An und für sich und vorbildlich ist auch die nächste Stunde. Denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin-Comedy. Heute fangen wir mit einem uralten Stück von Genesis an, die bereits, die bereits 1972 einen guten Vorschlag machten, wie man Miethaien zu noch mehr Profit verhelfen kann. Liebe Grüße vor allen Dingen deshalb an alle altverdienten Vermieter aus München. Aus Minga, gell? Thank you. of awful restriction on humanoid hides. I hear the directors of genetic control have been buying all the produce that have recently been sold, taking risks so bold. It said, now that people will be shorter than height, they can fit twice as many in the same building site. They say it's all right, beginning with the tenants of the town of Harlem. In the interest of humanity, they've been told they must go, told they must go, go, go, go. Thank you. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch richtig verwesen, Hund. Was sagst du, Liebling? Lass euch richtig verwesen, Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flingern Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Jetzt mal was Mathematisches. Oh, das ist gut. Das kann ich. Beim Addieren, Radieren, Multipli und Minipli war ich immer ganz weit vorne auf der geistigen Überholspur. Ja, ja, Herbert, pass auf. An einer Haltestelle steigen 5 Leute in die leere Straßenbahn. 5 Leute? Danach steigen 2 aus und 3 ein. Kannst das Tempo ruhig beschleunigen? An der nächsten Haltestelle steigen 20 ein. Jo, ist klar. Und dann wieder 18 aus. Das ist gebongt, Martha. Die Bahn hält und 4 steigen aus. Hab ich. Danach steigen noch mal 4 aus und 3 dazu. Jo. Und jetzt, Herbert? Eno bleibt über. Herbert, an wie vielen Stationen hat die Bahn gehalten? Du alle Schrippe, du! since I came here last. But still I hear the lies the voices

Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, zur Marita! Martha, kick mal, was ist denn das? Ne Abrassparty. Wo denn, Herbert? Na, auf dem Schild. Warte, Herbert, da ist ja noch Schnee auf dem Schild. Siehst du, dann fehlte das Wort Ski. Na, da brauchen wir ja nicht hinzugehen. Das ist nur für Außengeländer. Aber da kann jeder hin, Herbert. Das ist eine Après-Ski. Ich weiß, Martha. Eine Après-Ski-Party. Martha, genau. Und das ist nur was für polnische Mitbürger. Aber Herbert. Genau, da triffst du nämlich den Strzeszewski und den Podolski. Und auch den schlauesten Mann der Welt, den Schrapnelski. Du alle Schrippe, du! Sure. ihr Rübensüßchen. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Ja, wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Oder auch wenn es einen fünften Freitag gibt. Demnächst wieder um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Und an dieser Stelle noch einmal dieser Hinweis. Musik aus Flinger Nord und Tony Walkers Flora und Fauna haben im Juli die Sendeplätze getauscht. Tony Walker hört ihr bereits am 5. Juli, also nächste Woche, und uns in alter Frische in 14 Tagen am 12.07. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken, was Gutes kommt wieder. Das sind bestimmt die. Tschüss. Tschüss.